Das geht nicht. Volle Trankler, leere Flaschen, blade Hund und dürre Baum, alte Sandler, Plastiktaschen, müde Huren, verwölkte Traum. Knofelhitten, schicke Kobeln, alte Lieder, neiche Tanz, Klapperadl, noble Hobeln, echte Glut und falscher Glanz. Gürtel, Gürtel, Stau, staubig und laut, Gürtel, Gürtel, grau, grauslich verbaut, Gürtel, Gürtel, schau, schaurig vertraut. Finstere Winkeln, leichtere Klammern, schnelle Schotten, kurzer Flash, schräge Typen, steile Damen, rote Lichter, schwarze Wäsch. Großer Bahnhof, kleine Gauner, Kebabbuden, Würstelstand, Zirkelkirchen, Singlesauna, Stadtbahnbogen, Teppichland. Borschbekäfig, Brunzlerzheisel, laute Geschroppen, stiller Psuff, Bürgertreife in Balkanbeisel, Strafgerichthäfen, Russenpuff. Zinskasernen, Krankenhäuser, Tramweholste, Daxlertschuch, rotes Wien und alter Kaiser, Judenfriedhof, Rotzenloch.